Erster Josia war 8 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Zweiter, er tat, was Gott gefiel. Er folgte David, seinem Vorfahren. Er blieb auf dem richtigen Weg. Dritter, im 8. Jahr suchte er Gott. Er war noch jung. Im 12. Jahr reinigte er Juda und Jerusalem. Er entfernte Götzenbilder und Altäre. Vierter, man riss die Altäre der Bale ab. Er zerstörte die Sonnensäulen. Er zerbrach die Götzenbilder. Den Staub streute er auf Gräber. Das waren Gräber von Leuten, die geopfert hatten. Fünfter, er verbrannte die Knochen der Priester. Er tat dies auf ihren Altären. So reinigte er Juda und Jerusalem. Sechster, er tat dies auch in anderen Städten. Zum Beispiel in Manasse, Ephraim und Simeon. Auch in Naphtali. Siebter, er riss die Altäre ab. Er zerbrach die Götzenbilder. Er zerstörte alle Sonnensäulen in Israel. Danach ging er zurück nach Jerusalem. Achter, im 18. Jahr reinigte er das Land und den Tempel. Er schickte Safan, Maaseia und Jo. Sie sollten den Tempel Gottes reparieren. Neunter, sie gingen zu Hilkia, dem Priester. Sie gaben ihm das Geld für den Tempel. Leviten hatten das Geld gesammelt. Es kam von vielen Menschen in Israel und Juda. Zehnter, sie gaben das Geld den Bauleitern. Die Bauleiter gaben es den Arbeitern. Die Arbeiter sollten den Tempel reparieren. Elfter, sie gaben Geld für Steine und Holz. Zimmerleute und Bauleute brauchten es. Sie sollten die zerstörten Gebäude reparieren. Zwölfter, die Arbeiter waren sehr fleißig. Leviten wie Jahat und Obadja waren Aufseher. Sacharja und Mesulam waren auch Aufseher. Andere Leviten spielten Musikinstrumente. Dreizehnter, es gab Aufseher für alle Arbeiter. Einige Leviten waren Schreiber. Andere waren Beamte oder Torhüter. Vierzehnter, sie nahmen das Geld aus dem Tempel. Priester Hilkia fand ein Buch. Es war das Gesetzbuch von Mose. Fünfzehnter, Hilkia sagte zu Safan, ich habe das Gesetzbuch gefunden. Es war im Tempel Gottes. Hilkia gab Safan das Buch. Sechzehnter, Safan brachte das Buch zum König. Er sagte dem König, deine Diener haben alles getan. 17. Sie haben das Geld aus dem Tempel genommen. Sie gaben es den Aufsehern und Bauleitern. 18. Safan sagte dem König, Priester Hilkia gab mir ein Buch. Safan las dem König daraus vor. 19. Der König hörte die Worte des Gesetzes. Er zerriss seine Kleider. 20. Der König gab Befehle. Er sprach zu Hilkia, Ahikam und Abdon. Auch zu Safan und Asaja. 21. Geht und fragt Gott für mich. Fragt auch für Israel und Juda. Das Buch wurde gefunden. Gott ist sehr zornig auf uns. Unsere Väter haben Gottes Gebote nicht befolgt. 22. Hilkia und die Männer gingen zu Hulda. Sie war eine Prophetin. Sie war die Frau von Salom. Sie wohnte in Jerusalem. Sie sprachen mit ihr. 23. Hulda sagte zu ihnen, Gott, der Herr Israels, spricht. Sagt dem Mann, der euch schickte, 24. Gott spricht, ich bringe Unglück über diesen Ort. Auch über die Menschen hier. Alle schlechten Dinge im Buch werden geschehen. Das Buch wurde dem König vorgelesen. 25. Die Menschen haben mich verlassen. Sie haben anderen Göttern geopfert. Sie haben mich sehr zornig gemacht. Mein Zorn wird über diesen Ort kommen. Er wird nicht aufhören. 26. Sagt dem König von Juda, der euch schickte, Gott, der Herr Israels, spricht. 27. Dein Herz wurde weich. Du hast meine Worte gehört. Du hast dich vor Gott gedemütigt. Du hast deine Kleider zerrissen. Du hast vor mir geweint. Darum habe ich dich gehört, sagt Gott. 28. Ich werde dich zu deinen Vorfahren bringen. Du wirst in Frieden sterben. Du wirst das Unglück nicht sehen. Das Unglück kommt über diesen Ort. Sie sagten dies dem König. 29. Der König schickte Boten. Er versammelte alle wichtigen Leute. Sie kamen aus Juda und Jerusalem. 30. Der König ging zum Tempel Gottes. Alle Männer von Juda gingen mit. Auch die Priester und Leviten. Das ganze Volk war da. Man las das Gesetzbuch vor. Es wurde im Tempel gefunden. 31. Der König stand an seinem Platz. Er versprach Gott, wir werden Gott folgen. Wir werden seine Gebote halten. Wir tun es mit ganzem Herzen. Wir befolgen die Worte im Buch. 32. Der König ließ alle Menschen einen Bund schließen. Sie waren in Jerusalem und Benjamin. Die Menschen in Jerusalem folgten Gottes Gesetz. Es war das Gesetz ihrer Väter. 33. Josia entfernte alle schlechten Dinge. Er tat dies in ganz Israel. Er sorgte dafür, dass alle Gott dienten. Solange Josia lebte, folgten sie Gott.